Die reichen Länder produzieren Giftmüll, warum schicken sie ihn zu uns? Wir kennen die Gefahr, warum also akzeptieren wir das? Das Ganze raubt mir den Schlaf und wenn ich wach bin, muss ich euch warnen. Youssou N'Dour, populärster Sänger Senegals, macht sich Gedanken über die Probleme unserer Zeit. Millionen von Kids und Erwachsene liegen ihm in seiner Heimat zu Füßen und sich seiner Rolle bewusst, spricht er sie in seinen Songs an. Wie viele Dritte Weltmusiker startet derzeit Youssou N'Dour eine internationale Karriere. Peter Gabriel, Sting und diverse Popstars haben ihn entdeckt und so bewegt sich der 32-jährige Musiker zwischen Afrika und den großen Bühnen des Westens unverkrampft und lächelnd. Es ist die Geschichte eines Mannes, aber auch die Geschichte des sogenannten Balagh, der modernen Musik Senegals. Am Anfang aber hören wir Klänge, die bei uns jeder kennt. Anfang der 70er beherrscht jede Band Senegals die lateinamerikanischen Schlager. In der Medina, der Altstadt von Dakar, saugt der junge Youssou N'Dour all die afrokubanischen Klänge auf, die aus dem Transistorradio kommen, und er träumt bereits von einer Musikkarriere. Dies allerdings bereitet ihm einige Probleme. Er singt zwar bereits im Freundeskreis, aber sein Vater ist dagegen. 1975 bekommt aber Youssou N'Dour seine erste wahre Chance. Amadou Francis Ba, ein Programmmacher vom senegalesischen Radio, lädt ihn ein und so kommen zwei Songsaufnahmen zustande. Ein Jahr später nimmt Youssou Kontakt mit Ibra Kassé auf. Kassé ist der Inhaber des Miami, des populärsten Clubs von Dakar und auch Chef der Starband, einer angesagten Popband. Bald steht Youssou N'Dour auf der Bühne des Miami, wo er sein Metier jeden Abend lernt. Quand je suis venu dans la musique, j'ai beaucoup entendu la musique cubaine. Des chanteurs reprenaient des thèmes que des chansons cubaines qui même qui chantaient en wolof des fois. Et moi, quand je suis venu avec quelques orchestres quand même qui ont commencé à essayer de faire une musique un peu plus roots. J'ai eu plus de courage, j'ai eu plus de fit, comme on l'appelle chez nous. Et j'ai joué la musique que je sentais, la musique avec les choses très traditionnelles, traduites sur les instruments modernes. Als ich Musiker wurde, spielte man kubanische Musik. Die Sänger haben kubanische Lieder genommen, manchmal in unserer Wolof-Sprache gesungen. Mit einigen Orchestern kamen wir dann auf die Idee, unsere eigene senegalesische Identität mehr in die Musik hineinzubringen. Es war sehr mutig, aber ich spürte diese Musik mit ihren sehr traditionellen Elementen. Und so kam die Tradition mit etwas Modernerem in Berührung, sagt Youssou N'Dour. Diese Entwicklung belegt seine allererste Plattenaufnahme. Sie ist aus dem Jahr 1976 mit der Starband de Dakar. Sie kratzt und klingt etwas verzerrt, ist aber ein Dokument. Hier liegt die Innovation in der senegalesischen Musik von damals. Es ist eine kleine Trommel, die sogenannte Tama. Früher verpönt, wird die Tama allmählich zum Zentralelement der senegalesischen Popmusik. Blüht in Ländern wie Ghana oder Nigeria längst der Highlife, eine moderne Form afrikanischer Musik. Erst in dieser Zeitperiode fängt Senegal an, sich musikalisch umzuorientieren. Mit 20 spürt Youssou N'Dour die Notwendigkeit einer profunden Erneuerung der Popmusik seiner Wolof-Volksgruppe und er gründet seine eigene Band Étoile de Dakar. Youssou und seinen Kollegen geht es darum, die einheimischen Rhythmen zu integrieren und nur noch auf Wolof zu singen. Der Mbalach wird geboren. Mbalach ist ein Wolof-Wort, das Rhythmus bedeutet. Genau gesagt bezeichnet es den Rhythmus einer bestimmten Trommel, und zwar der Mbongbong. Dieser Trommel bildet mit anderen den gesamten Balla-Rhythmus. Alle Trommeln zusammen werden im Senegal Sabar genannt. Gleichzeitig spielt man in der Band Étoile de Dakar bestimmte Rhythmen auf der Gitarre, später wird sogar der Keyboarder rhythmische Teile selber bringen. Ganz wichtig ist auch eine andere kleine Trommel, die wir vorhin gut hören konnten, die sogenannte Tama. Die Tama ist eine Art Aufforderung zum Tanzen und fehlt heute noch bei keinem Auftritt von Youssou N'Dour. Hören wir jetzt die Stunde der Geburt des Mbalar. Eine kleine Plattenfirma aus Frankfurt, African Music, hat sich die Mühe gegeben, Aufnahmen von Étoile de Dakar aus dem Jahr 1979 auf die Platte Absagei zu bringen und daraus hören wir das Stück Domsou Narebar. Ende der 70er befindet sich die Musikszene Senegals in vollem Umschwung. In Dakar kommt die neue Musik von Étoile de Dakar nicht sonderlich gut an. In den Clubs der Hauptstadt hält man zuerst wenig von einer Rückkehr zu den Wurzeln. Modern zu sein bedeutet für den schick angezogenen Senegalesen etwas anderes, zum Beispiel nach Paris, New York oder London zu schauen. Nun macht bald Youssou N'Dour eine für ihn und seine Ideen der senegalesischen Identität sehr positive Erfahrung. Während einer Tournee in den senegalesischen Provinzen erlebt Étoile de Dakar einen Riesenerfolg. Die Landbevölkerung entdeckt ein neues Idol, das eine moderne Variante der traditionellen Musik macht. Youssou N'Dour versteht, dass sein Mut sich bezahlt macht und von da an braucht er nur noch das Dakar-Publikum zu gewinnen. Es wird ihm bald gelingen, und zwar mit seiner neuen und eigenen Formation mit der Super Étoile de Dakar, die er Anfang der 80er bildet. Sehr bald wird Youssou N'Dour zum Lieblingsmusiker Senegals und Gambias. Alle Volksgruppen der Senegambia-Gegend liegen ihm zu Füßen. Die Wolof, 80% der Bevölkerung, aber auch die Toucouleurs aus dem Norden, die Douala's aus der südlichen Casamance und sogar die Seraya aus dem Südosten des Landes. Bei den Wolof spielt natürlich die Beziehung Youssou N'Dour zur Religion eine große Rolle. Im Senegal hängt die Religion mit der Kultur eng zusammen und sie hat sogar eine Art Kulturbewusstsein geschaffen. Wie die meisten Wolof ist Youssou N'Dour ein Anhänger von Cheikh Amadou Bamba, dem Religionsführer des Mouridismus, des speziellen Islams Senegals. Um seinen musikalischen Beitrag für die Religion zu belegen, schreibt sogar Youssou N'Dour das Lied Tabaski zu Ehren des großen islamischen Festes Senegals. Für seine Karriere tut auch der Bandleader Youssou N'Dour sehr viel. 1983 wird er in Paris von der Vereinigung der senegalesischen Taxifahrer der französischen Hauptstadt eingeladen. Dort profitiert er von der Gelegenheit, zum ersten Mal in einem modernen Studio aufzunehmen. Und so entsteht die LP Immigré, die bis heute als das beste Album N'Dours gilt. Immigré richtet sich an seine emigrierten Landsleute. Weil er in Paris ihre miserablen Lebensbedingungen hautnah erlebt, fordert er sie auf, nach Hause zurückzukehren. Im Senegal ist eine Stadt wie Dakar mittlerweile von drei Seiten von der Wüste eingeschlossen. Die größte Wüste Afrikas, die Sahara, erobert langsam jeden Quadratzentimeter und über Dakar weht oft ein gelber Wind. Viele Senegalesen haben sogar wegen der vordringenden Wüste das Land verlassen und leben zu Tausenden am Wüstenrand von Dakar in einem grausamen Elend. Die Dürre ist hart, singt Yusundur in einem Lied. Wir haben so viele Naturkatastrophen erlebt. Heute brauchen wir Hilfe. Immer wieder behandelt der Popstar aktuelle Themen seiner Zeit in seinen Songs. Ob die Lieder die Titel Nelson Mandela, Emigré, Afrika oder Der Prophet haben, Yusundur geht es oft darum, eine Art Chronik seiner Epoche zu schreiben und zu singen. Anders als in Ländern, wo Diktatoren oder wie in Südafrika politische Regime die Freiheit der Menschen und der Künstler stark einschränken, darf Yusundur die Vorteile der Demokratie seines Landes wahrnehmen und sich seine Themen frei aussuchen. Allerdings wird er dabei oft kritisiert, und zwar von einem Teil seiner Landsleute, die ihm vorwerfen, mit dem Abdou Diouf-Regime zu koalieren. Aber zurück zu seinem Werdegang. Ab 1985 und nach der LP Immigré, die in Frankreich auf dem Label Celluloid erscheint, wird Yusundur zum internationalen Star. Viele Popstar-Größen wie Sting oder Peter Gabriel entdecken seine einzigartige Stimme und bieten ihm die Zusammenarbeit an. 1987 lädt ihn Peter Gabriel auf seine Welttournee ein. Mit seiner Band Super Étoile de Dakar kommt Youssoundour endlich in den Genuss einer exzellenten Bühnenanlage. Er lernt schnell und viel, fängt an, seine eigene Musik zu modifizieren, etwas zugänglicher für das nicht-afrikanische Publikum zu machen. Kein Wunder ist es also, dass er 1989 dieses Lied aufnimmt, mit Peter Gabriel zusammen, Shaking the Tree. Gabriel, avec toutes les rencontres, avec ce que j'écoute, avec ce que j'aime, une façon d'écrire plus simplement ma musique. Pas de la changer complètement, mais par exemple, le refrain qui revient, qui sonne dans l'oreille des gens, ça j'ai appris. Die Begegnungen mit Gabriel und vielen anderen und das, was ich sonst noch höre, haben mich gelernt, meine Musik einfacher zu schreiben. Zum Beispiel, ich verstehe jetzt, so zu komponieren, dass den Leuten musikalische Strukturen im Ohr bleiben. Das Phänomen Youssoundour ist symptomatisch für viele Dritte Welt-Musiker. Eines Tages zum Stars in ihrer Heimat avanciert, trauen sie sich eine internationale Karriere zu, müssen aber dafür ihre Musik stark verändern, Kompromisse eingehen. Parallel zu seinen LPs oder CDs für Europa oder den USA produziert Youssoundour zwar weiterhin Kassetten für den senegalesischen Markt, aber neuerdings klingen diese Tapes auch ganz anders verglichen mit denen davor. J'ai jamais dit que je voulais faire une musique pour l'Afrique, faire une musique pour l'Occident. J'ai dit que depuis, j'ai une carrière au niveau de l'Afrique qui a duré 10, 12 ans, depuis 12 ans. Et j'ai évolué, j'ai fait des cassettes, je suis à 16 volumes. Nie habe ich behauptet, dass ich eine Musik für Afrika und eine andere für Europa machen will. Meine Musik hat sich aber langsam geändert. Zu Hause habe ich bereits 16 Kassetten gemacht und ich finde es ganz normal, das Bedürfnis zu haben, mich zu entwickeln. Normal ist auch für mich, alte Songs neu aufzunehmen. Au fur et à mesure aussi, que j'évolue dans ma tête, dans ma vision des choses, je compose des chansons qui sortent en Afrique et qui se retrouvent pareil que ce qui sort ici. Ich bin jetzt sogar so weit, dass meine Kompositionen für Afrika und Europa die gleichen sind. Nur weil die Qualität der Studios bei uns in Afrika so schlecht ist, muss ich in Europa neu produzieren. Aber vielleicht mache ich die nächste Platte für Afrika und Europa gleichzeitig. L'Afrique et l'Occident se rapprochent de plus en plus. Peut-être même le prochain disque sera pour tout le monde. Zum Thema die musikalische Emanzipation Yusundurs, hier dreimal das Lied Khale. Nach dieser rhythmischen Version verliert das Stück Khale seine Trommel. Dignan yalla munangul mulle pulul ko ñaan sitane di yak xel bi soti xalaat di feewuli and no ñun dal bu nu laal ya yeen xale rew mi ni la ko bugge wa sema bi modi atum ko ni soxla wul ni bare wax nan jema bolé sunu xalaté wan ma ngi ñoy dole rew bu né bu daggo ay wajurum waxtaan na ñun ci jalbil fu mu ni ci aduna sañna yaakar lu baax ya yeen xalé rew mi ni la ko bugge wa jetzt Khale New Look mit Streichinstrumenten.

Sie hörten eine Sendung von Francis Gay. Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Die Erwerbslosigkeit in den neuen Bundesländern soll durch zusätzliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bekämpft werden. Bundeskanzler Kohl hat die politischen Verdienste des SPD-Vorsitzenden Vogel gewürdigt, der heute 65 Jahre alt wurde. Mit Zurückhaltung ist in Washington die iranische Initiative für eine Entspannung im Golfkrieg aufgenommen worden. Der sowjetische Präsident Gorbatschow hat weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Kriminalität im Lande angeordnet.